nicht geschaut. Benohe den Kaut, der Spitzbubs ist wahr. Lacht mir aus, wenn die hoch. Wen geht's denn was an? Ich hoff doch, ich kann Hoher haben, wie ich will. Also jetzt wird's mir schon zu viel. Rote Haar von einem falschen Gemüt zeigen sollen, es ist dümmste, wenn die Leute doch die Haar urteilen wollen. Es gibt Geschwufen nur mit einem kohlraumschwarzen Haupt und jede ist angeschmiert, die ihnen was glaubt. Manch blondlockter Jüngling ist bei Tag so still und schmachtet, warum? Bei der Nacht lockt er zu viel. Und mit eisgraue Haar schauen die Herren auch so gescheit und sind oft verrückter noch als die jungen Leute. Drum auf die Haar muss man gehen, noch trifft man schon schön. Drum auf die Haar muss man gehen, noch trifft man schon schön. Mir soll einer trauen, na, der wird sich verschauen. Auf er, dem geht's schlecht, denn ich beitel ihn recht. Der Kakadu ist verloren, wenn ich in mein Zorn über Tor ankomm. Na, der geht glotzkupfertum. Die rothaarigen Madeln heißt betrügt Männer sehr, wie dumm. Das tut Madeln von jeder Couleur. Die Schwarzen heißt sind feurig, das tut Männer locken. Derweil ist ein Schwarze oft fad aus den Locken. Die Blonden sind sanft, oh, eine Blonde ist eine Pracht. Ich kenn eine Blonde, die rauft Tag und Nacht. Doch mit graue Haar sind's treu, na, da stund man davor. Nicht wahr ist, die färben sich und geben auch keine Ruhe. Drum auf die Haar muss man gehen, nachher trifft man schon schön. Drum auf die Haar muss man gehen, nachher trifft man schon schön. So kopflos urteilt die Welt über die Köpfe. Und wenn man sich auch den Kopf aufsetzt, es nutzt nichts. Das Vorurteil ist eine Mauer, von der sich noch alle Köpfe, die gegen sie angrenzen, mit blutige Köpfe zurückgezogen haben. Meiner roten Haar wegen habe ich meinen Wohnsitz mit der weiten Welt vertauscht. Und die weite Welt ist viel näher, als man glaubt. Aus dem Dorngebüsch, zwider Erfahrung, einen Wanderstab geschnitzt, die Chapavir-Stiefeln anzogen, das Adieu-Kapperl in aller Stil geschwungen und so ist man mit einem Schritt mitten drinnen in der weiten Welt. Ja, Glück und Verstand gehen selten Hand in Hand. Ich wollte, dass mir jetzt ein recht dummer Kerl begegnet. Ich sehe das für eine gute Vorbedeutung an. Der Weg war auch wieder umsonst. Sieh da, ein Fremder gestaltet sich vor meinem Blick. Schicksal, ich glaube, du hast mich erhört. Der Beschreibung noch, die mir der Herr Pulz gemacht hat, könnte das der sein, den er erwartet. Wuchs, groß, Mund, groß, Augen, sehr groß, Ohren verhältnismäßig, nur die Haare. Sucht der Herr hier ein Brot? Ich such Geld. Das Brot wüsste ich mir nachher schon zu finden. Er sucht der Geld und das verdächtige Aussehen? Oft letzt ist der Herr ein Schatzgraber. Wenn mir der Herr einen Ort zeigt, wo einer liegt, so nehme ich gleich bei einem Maulwurf Lektion. Oder ist er gar ein Rauber? Bis jetzt noch nicht. Mein Talent ist noch in einer unentwickelten Bildungsperiode begriffen. Versteht er die Gärtnerei? Ich qualifiziere mich zu allem. Ja, ist es. Er möchte also bei unserer jungen, sauberen Gärtnerin-Witwe Gehilfe werden. Hilfe der Witwe. Wie gesagt, ich qualifiziere mich zu allem. Mit so einem Gehilfen wäre schon geholfen, wie die mich jagert, wenn ihr das Floriani-Käpferl brecht. Herr, diese Äußerung empört mein Innerstes. Schaust, dass du dorthin gehst, wo du herkommen bist, sonst komm ich her und dann... Fährst ab, rote Ruhm.